Kundgabe 6000. Empfangen am 13.07.1954. Auferstehung des Fleisches. Der Wille zur Wahrheit garantiert rechtes Denken und rechte Erkenntnis. Ihr, die ihr in der Wahrheit zu stehen begehret, ihr werdet reinste Wahrheit empfangen und keinen Irrtum zu fürchten brauchen und darum stets gesegnet sein, so ihr die Wahrheit verbreiten wollet. Was euch noch unklar ist, was euch zu Zweifeln Anlass gibt, unterbreitet mir, auf dass ich euch belehren kann und es in euch Licht werde. Die Lehre der Auferstehung des Fleisches, so wie ihr Menschen sie gern verstehen möchtet, wird hinfällig, so ihr schon etwas in geistiges Wissen eingedrungen seid, so wie ihr der Wahrheit näher gekommen und den Sinn aller meiner Worte geistig zu erklären versuchet. Denn was ich gesprochen habe, ist Wahrheit, die ewig unveränderlich bestehen bleibt. Doch den Sinn, den ihr daraus zu lesen suchet, habe ich wahrlich nicht in mein Wort gelegt. Den geistigen Sinn meiner Worte zu fassen, ist aber jedem Menschen möglich, der nur ernsthaft nach der Wahrheit trachtet. Wer mich selbst um Verständnis bittet, wer also in die Wahrheit einzudringen suchet, wird bald Licht und klar erkennen des Wortes geistigen Sinn. Und er wird nicht am Buchstaben hängen bleiben. Auferstehung des Fleisches. Es sind diese Worte für euch Menschen gleichbedeutend mit Leben nach dem Tode. Für euch Menschen bedeutet Leben das gleiche wie im Fleisch dahergehend. Solange euer Geist noch nicht erweckt ist, solange euch noch fremd ist, was unter Leben eigentlich zu verstehen ist. Menschen, die nicht an ein Fortleben glauben, wähnen ihr Dasein beendet mit ihrem Leibestode. Für sie bedeutet das Verweilen in ihrer körperlichen Hülle Leben. Sie wissen aber, dass sie durch den Tod diese Hülle verlieren. Und sie glauben auch nicht an eine Dreiteilung. Körper, Seele und Geist. Für sie besteht nur der Leib, das Fleisch. Und mit dessen Tode ist für sie der Begriff Leben erloschen. Auferstehung des Fleisches bedeutet für sie Auferstehung des Leibes. Sie verstehen darunter nur ihre körperliche Hülle. Und es ist eine harte Lehre, die Auferstehung des Fleisches, für welche der Glaube von den Menschen gefordert wird. Dennoch kann sie von Segen sein, wenn der Mensch durch diese Lehre an eine Auferstehung, an ein Leben nach dem Tode glaubt. Denn mit diesem Glauben wandelt er auch sein Wesen. Und dieser Wandel kann zur Erweckung führen, zur Durchstrahlung mit meinem Geist. Und dann versteht er auch das Wort Auferstehung des Fleisches. Dann fasset er dessen geistigen Sinn. Auferstehung heißt, vom Tode zum Leben erwachen, sich erheben aus einem Schlafzustand, aus dem Dunkel zu treten in das Licht. Und so wird erstmalig alles ans Tageslicht treten, was zuvor verborgen lag im Dunkel der Nacht. Es ersteht und es offenbart sich, es wird lebendig, um zu zeugen. Im toten Zustand geschieht nichts, was bezeugt werden könnte. Doch was im Leben geschah, in dem Zustand, als ihr im Fleisch auf Erden wandeltet, das tritt nun hervor, das offenbart sich, das steht auf, um nun zu zeugen für oder wider euch. Nicht aber, dass der materielle Fleischleib sich wieder aus dem Staube erhebt, um euch aufs Neue zu umkleiden zu neuem Leben. Denn dieser Fleischleib ist nur eine vergängliche Hülle für die Seele, die unvergänglich ist, die nicht sterben kann, die aber geistig tot sein kann beim Abscheiden von der Erde, die auch im jenseitigen Reich noch zum Leben erwachen kann, die also auch dort noch auferstehen kann, wenn sie zu Jesus Christus findet, der ihr nun das Leben gibt. Auch Jesus Christus nahm Fleisch an, als er zur Erde kam, und auch dieses Fleisch musste den irdischen Tod erleiden. Auch Jesus stand auf von den Toten, um euch Menschen zu zeugen, dass auch euer Leben mit dem Leibestode nicht beendet ist, dass auch eure Seele auferstehen kann zum ewigen Leben. Er aber ließ zum Zeichen der Wahrheit seiner Worte auch seinen Leib auferstehen. Dennoch war es keine Auferstehung des Fleisches, denn sein Leib war vergeistigt. Die Seele hatte das Geisteskleid angezogen und alle geistigen Substanzen entnommen aus dem irdischen Leib, weil dieser durch sein Leben und Sterben schon völlig vergeistigt war. Also die materiellen Substanzen des Körpers, die im Grunde gleichfalls geistige Substanzen sind, hatten ihre Endbestimmung schon auf Erden erreicht und konnten sich also der Seele anschließen und, weil Jesus es so wollte, auch seinen Jüngern sichtbar werden zur Stärkung ihres Glaubens. Und da vollkommenes Geistiges nicht erdgebunden ist, konnte sich Jesus in geistige Sphären erheben, als er auffuhr gen Himmel. Auch ihr Menschen werdet nach eurer Auferstehung einen Leib haben, ein geistiges Kleid. Und dieses eben wird beschaffen sein nach dem Fleisch. Denn was ihr gesät habt, werdet ihr ernten. Habet ihr gesündigt im Fleisch, so wird euer Seelenkleid das verraten. Habet ihr gute Werke verrichtet in Liebe, so werdet ihr strahlen und also auch erkenntlich sein. Doch niemals wird eure Seele das schwere Erdenkleid wieder anlegen, das nur für die kurze Erdenzeit ihr Aufenthalt war, um sich in der materiellen Welt behaupten zu können. Wer um Sinn und Zweck der materiellen Schöpfung weiß, um den Werdegang des gefallenen Geistigen durch diese Schöpfung zum Zwecke des Aufstieges zu mir, der benötigt solche Erklärungen auch nicht. Und doch soll er auch widerlegen können eine Lehre, die unsinnig ist durch falsche Auslegung. So ihr aber durchaus von der Auferstehung des Fleisches sprechen wollet, dann lasset euch genügen die Erklärung, dass mein Wort auferstehen wird, zu Zeugen für oder wider euch. Ich bin das Fleisch gewordene Wort, und ich trete jedem Menschen nahe im Wort. Und so der letzte Tag gekommen ist, so ihr alle vor Gericht erscheinen müsset, so wird mein Wort selbst euch zum Gericht werden, euch, die ihr mein Wort entgegennahmet und es je nach eurem Willen ausgewertet habt. Das Fleisch wird auferstehen, denn es wurde euch zur Nahrung angeboten. Ihr solltet mein Fleisch essen und mein Blut trinken. Ihr solltet mein Wort hungrig entgegennehmen und euch stärken lassen. Und ihr werdet euch verantworten müssen vor mir, wie ihr meine Liebegabe genützet habt. Diese Erklärung entspricht gleichfalls der Wahrheit, und sie soll euch anspornen, euer Leben im Fleisch auf dieser Erde zu nützen, indem ihr euch von ihm speisen und tränken lasset, der das Wort ist von Ewigkeit, das um euretwillen Fleisch geworden ist. Aus jeglicher Erklärung wird euch wahre Weisheit entgegenleuchten, selbst wenn ihr Menschen noch nicht in geistiges Wissen eingedrungen seid. Und jede meiner Erklärungen werdet ihr bereitwillig annehmen, so ihr erweckten Geistes seid, denn sie werden euch befriedigen, während die falsche Auslegung meines Wortes in euch einen Abwehrwillen erregt und auch erregen muss, weil diese falsche Auslegung ihren Ausgang hat bei meinem Gegner, dessen Ziel ist, die Gedanken des Menschen zu verwirren, ihn von der Wahrheit abzudrängen und ihm jeglichen Glauben zu nehmen an ein Fortleben nach dem Tode. Eine solche falsche Auslegung beweiset auch den geistigen Tiefstand der Menschen und auch derer, die mein Wort den Menschen bringen und selbst noch nicht in den Sinn meiner Worte eingedrungen sind. Der Buchstabe tötet. Erst der Geist erweckt zum Leben. Und diesen Geist sollet ihr alle anfordern. Ihr sollet beten um erleuchtetes Denken und streben nach der reinen Wahrheit. Und euer Gebet wird wahrlich nicht an meinen Ohren verhallen. Amen.